Gebt volles Maß und gehört nicht zu denjenigen, die anderen Verlust verursachen, und wägt mit der richtigen Waage und schmälert den Menschen nicht ihre Sachen und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an und fürchtet denjenigen, der euch und die früheren Geschöpfe erschaffen hat. Sie sagten, du gehörst ja nur zu denjenigen, die einem starken Zauber verfallen sind. Du bist ja nur ein menschliches Wesen wie wir. Wir meinen wahrlich, dass du zu den Lügnern gehörst. Lasse doch Stücke vom Himmel auf uns herabfallen, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er sagte, mein Herr weiß am besten, was ihr tut. Aber sie bezichtigten ihn der Lüge. Da ergriff sie die Strafe des Tages, der schattenspendenden Wolke. Gewiss, es war die Strafe eines gewaltigen Tages. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig, und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Und er ist ganz sicher eine Offenbarung des Herrn der Weltenbewohner, mit dem der vertrauenswürdige Geist herabgekommen ist, auf dein Herz, damit du zu den Überbringern von Warnung gehörst, in deutlicher arabischer Sprache, und er ist wahrlich in den Schriften der Früheren erwähnt. War es denn kein Zeichen für sie, dass die Gelehrten der Kinder Israels darüber Bescheid wissen? Wenn wir ihn einem der Nicht-Araber offenbart hätten, und er ihn ihnen vorgelesen hätte, hätten sie daran nicht geglaubt. So haben wir ihn in die Herzen der Übeltäter einziehen lassen. Sie glauben nicht eher daran, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen, und diese plötzlich über sie kommt, ohne dass sie merken, bis sie dann sagen, wird uns Aufschub gewährt? Wünschen sie denn unsere Strafe zu beschleunigen? Was meinst du wohl, wenn wir sie über Jahre hinweg genießen lassen, und hierauf über sie kommt, was ihnen stets angedroht wurde? Nicht nützen wird ihnen dann, was ihnen an Nießbrauch gewährt wurde, und wir vernichteten keine Stadt, ohne dass sie Überbringer von Warnungen gehabt hätte. Dies als Ermahnung, und nie sind wir ungerecht. Nicht die Satane sind mit ihm herabgekommen. Es ziemt ihnen nicht, und sie können es auch nicht. Sie sind vom höheren Führer ausgeschlossen. So rufe neben Allah keinen anderen Gott an, sonst wirst du zu den Gestraften gehören, und warne die Nächsten deiner Sippe, und senke deinen Flügel für diejenigen von den Gläubigen, die dir folgen. Wenn sie sich dir widersetzen, dann sag, ich sage mich los von dem, was ihr tut. Und verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen, der dich sieht, wenn du aufrecht stehst, und deine Stellungswechsel unter denjenigen, die sich niederwerfen. Er ist ja der Allhörende und Allwissende. Soll ich euch kundtun, auf wen die Satane herabkommen? Sie kommen auf jeden ungeheuerlichen Lügner und Sünder herab. Sie hören hin, und die meisten von ihnen sind Lügner. Und die Dichter, es folgen ihnen die Verirrten. Siehst du nicht, dass sie in jedem Tal ziellos umherwandern und dass sie sagen, was sie nicht tun, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun und Allahs häufig gedenken und sich erst selbst helfen, nachdem ihnen ja Unrecht zugefügt wurde? Und diejenigen, die Unrecht tun, werden erfahren, was für eine Rückkehr sie haben werden.